Die nepalesische Zeitung Siramik brachte jüngst die historische Neujahrsansprache des verehrten Marschalls Kim Jong-un in vollem Wortlaut. Dabei druckte sie ein Bild von ihm ab.